19 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Nach dem Aus für Jamaika im Saarland will die Saar-SPD mit der CDU über eine große Koalition sprechen. CDU-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hatte die Koalition aus CDU, FDP und Grünen heute gekündigt. Einzelheiten von Raphael Gensert. Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer macht die FDP für das Scheitern verantwortlich. Der Koalitionspartner ist intern so zerstritten, dass Kramp-Karrenbauer keine Alternative mehr sah. FDP-Vize Greiber und Grünen-Chef Ulrich zeigten sich überrascht. Beide behaupten, nur durch die Presse vom Ende der Koalition erfahren zu haben. Das Ende der Saarland-Koalition hat die FDP bei ihrem Dreikönigstreffen in Stuttgart überrascht. Dort hatte Parteichef Rösler zuvor noch versucht, die Liberalen auf einen neuen Kurs einzuschwören. FDP und Bundes-CDU gaben sich trotz der Entwicklung im Saarland betont gelassen. Es handle sich um eine rein regionale Angelegenheit, hieß es von beiden Seiten. Jetzt also doch im Skandal um Billigbrustimplantate aus Frankreich rät nun auch Deutschland, die Silikonkissen herausnehmen zu lassen. In einer Mitteilung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte heißt es, es gebe Hinweise von Ärzten, Fachgesellschaften und Kliniken, dass mögliche Gesundheitsrisiken durch vermehrt ausgetretenes Silikon auch dann entstehen können, wenn keine Rissbildung vorliegt. Da waren die Bahnkunden überrascht. Konzernchef Grube persönlich hat heute im Hauptbahnhof Hannover hinter dem Fahrkartenschalter Platz genommen. Die meisten Kunden hätten positiv reagiert, hieß es. Ein Grund für den Chefeinsatz ist der geplante Abbau von 700 Stellen im Fahrkartenverkauf, da immer mehr Menschen ihr Ticket im Internet buchen. Russland wird seinem Ruf als Land der Extreme zurzeit wieder gerecht. Während auf der Pazifikhalbinsel Kamtschatka in der Nacht minus 45 Grad gemessen wurden, waren es im rund 10.000 Kilometer entfernten Moskau plus 5 Grad. Nach Auskunft der Meteorologen profitiert die Hauptstadt vom Ausläufer einer Warmluftfront über dem Atlantik. Hallo Erdlinge, es ist soweit. Das Party Space Shuttle befindet sich im Landeanflug. Seid ihr bereit? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf, oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich immer wieder. Der macht den besten Sound, den besten Charlie 2000, wer ist so gut? Und jetzt, Ladies und Gentlemen, eine arme Seele auf dem absteigenden Ast ihrer Karriere. Just join the dance. Aus dem Weg, jetzt kommt die Stadtreinigung. Der Kick zum Wochenende. Ist das das Ende? Nein, das ist erst der Anfang. Willkommen Nachtschwimmer. Wir haben heute Freitag, Feiertag. Aber erstmal eine kleine Verkehrsmeldung. Dankeschön an den Dieter. In La ist der Urteilsplatz wegen eines Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. Shuffling. Hier läuft unser Countdown heute. Central Bay. left you. Miss it like that. Bring it all back like my favorite track. You know I miss the way that you used to throw it back in the bed, throw a bread. Oh, ich sehe gerade, ich bin komplett hier. Hallo, Al. Grüß dich, Schuhverkäufer. Wo ist die Vergnügungsabteilung? Da geht schon wieder los, huh? Aber Al, auf dich wartet Verdruss. Kann mir einer sagen, was ihr alle habt? Wir sind sauer wegen Weihnachten. Wir sind sauer auf dich, Al. Ja, genau. DJ, play my melody. I proudly present to you the electrophonic. How are you doing? God rest ye merry gentlemen. I'm going to blow your ping ping pong pong ping ping ping pong. Der Typ ist doch echt abgefahren, oder? Okay, dann viel Glück beim langsamen Abstieg in den Wahnsinn. Power Radio. Oh, scheiße. Stand und der kein Madel fand. Er war der Typ, den jede übersah, weil er so schüchtern war. Eines Tages zog er fort an einem unbekannten Ort. Viele Jahre war er weg und dann wurde er entdeckt. Alle um ihn rum, sie wollten seinen Ruhm. Er fand BHs auf seinem DJ-Pult, das hat er nie gewollt. Plötzlich hat er sie gesehen, super schüchtern stand sie da. Sie hatte eine Brille auf, doch für ihn war sie ein Star. Aus den Bergen und er rockt das Haus und die Leute flippen aus. Er ist der DJ aus den Bergen und er rockt das Haus und die Leute flippen aus. I Radio. You're listening to Radio Show The Sessions. Club Night. Showtime. Just give me one night to be star. Yeah, yeah. up, rock my setting. One night, gonna make it last. Gonna party like tonight's our last. Shake that. Spielverderber, warum drehst du uns hier die Stimmung ab? Werbung. Okay, nach schon mal zweiter Anlauf für die Werbung. Total krank! Das wird ein Spaß! Eisenhart. Also dranbleiben. Zwei Karten für den Offenburger Weihnachtszirkus für 20 Euro, bitte. Ich nehme eine Karte für den Offenburger Weihnachtszirkus für 8 Euro. Drei Zirkuskarten für 14 Euro, bitte. Was ist Ihnen eine Karte für die letzte Vorstellung des Offenburger Weihnachtszirkus am 8. Januar um 19.30 Uhr wert? Zahlen Sie so viel Sie wollen. Karten, solange der Vorrat reicht, gibt es ab sofort bei uns im Funkhaus. Weitere Infos unter hitradioohr.de. Machst du mich an? Ich? Nein, der Balsamico von Theo der Essigbrauer. Der Höhepunkt für meinen Salat. Direkt vom Holzfass, ganz ohne Zusatzstoffe. Natur pur. Sei schlauer und kauf Theo der Essigbrauer. Erhältlich bei Edeka Südwest. Infos unter www.balema.de. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, Adriano Milano, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Nolli, wir wollen was zum Spielen. Mit Stimme. Mit Führerschein. Mit ganz viel Spaß. Und auf jeden Fall männlich. Na gut, auf geht's, Jungs. Hitradio Ohr verlost eine Ausbildungsstelle zum Hörfunkredakteur. Bewerbt euch jetzt auf Facebook mit einem kreativen Video und lasst für euch voten. Alle Infos auf facebook.com/hitradioohr. Veranstaltungen. Hallo, was darf sein? Hi, was können Sie mir denn empfehlen? Da muss ich gar nicht lange nachdenken, junge Dame. Ich rate Ihnen zum köstlichen 1955-Burger. Oh mein Herr, das finde ich ja himmlisch. Aber warum klingen Sie so komisch? Und ich erst? Die 50er sind zurück mit den 1955 Burger mit saftigem Beef, karamellisierten Zwiebeln und Bacon. Jetzt nur für kurze Zeit bei McDonald's. Hitradio Ohr präsentiert Night of the Dance. Erleben Sie internationale Spitzentänzer in unglaublicher Perfektion und atemberaubenden Tanzszenen. Gehüllt in fantasievolle Kostüme. Ganz im Stile von Riverdance, Lord of the Dance oder Saturday Night Fever. Das ist Night of the Dance, die Tanzshow der Weltmeister. Am Sonntag, 22. Januar ab 19 Uhr in der Oberrheinhalle in Offenburg. Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder bei der Messe Offenburg. Beste Bank in Offenburg. Die Südwestbank Offenburg ist Sieger im City Contest von Focus Money. Beste Bank in Offenburg. Eine Beratung, die bundesweit Maßstäbe setzt, sagen die Experten. Beste Bank in Offenburg. Überzeugen Sie sich selbst. Die Südwestbank Offenburg, Hauptstraße 35. Südwestbank. Werte verbinden. www.fastnachtskalender.de. Das ist der exklusive und umfassende Veranstaltungskalender für die fünfte Jahreszeit. Alle Fastnachtstermine auf einen Blick und dazu jede Menge Informationen über Narrenzünfte und Fastnachtsvereine aus der Region. Besser informiert mit Hitradio Ohr und dem Fastnachtsbier von der Familienbrauerei Bauhöfer in Rentchen-Ulm. Denn närrisch wird die Narrenbrut erst durch Ulmer Hexensud. It's only Charlie 2000 and right on there. Wow. Ja, erstmal schönen Dank an alle, die in Silvester bei mir waren. In Bugs war das. Das war super. Das war eine richtig gute Party. So, mach's mal. Bitte geht auf meine Seite charlie2000.de und 2000 mit Zahlen, weil da gibt's ein bisschen Durcheinander. Bei Facebook bin ich nur mit Buchstaben zu erreichen. Das geht da nicht anders. Und das sind zwei Links, einer zu Facebook, einer zu Wer kennt wen. Und einen Link zum nachträglich die Sendungen downloaden. Genau. Klickt auf die Links und klickt an, dass ihr mich kennenlernen wollt. Ich bestätige das dann, Nachtschwärmer. Alles klar. Das ist ein, glaube 30 Jahre altes Musikstück, Space, geremixt als Instrumental. Das bringe ich jetzt als Hintergrundmusik. Und zwar bin ich jetzt beim Codex gelandet. Da ist ja nach meiner Sendung, nach 23 Uhr, die Live-Übertragung Maximum Clubbing. Heute heißt es Two and a Half Kings. Two and a Half Kings. Drei Warsteiner, nur 3 Euro. Bis 0 Uhr. Kampfangebot. Vision Factory, DJ Rocker und Adriano Milano. Und morgen nach Schwärmer heißt Kick-Off. Kick-Off. Mit DJ Jeff FX, Elektro, Minimal und House. Und im Angebot ist morgen Samstag, früher ist das Battle Night, jede 0,7 Smirnoff plus 1 Liter Beigetränk, 25 Euro. Morgen Samstag. Und dann bitte merkt euch den 21. Samstag Januar. Popnacht. Die Popnacht. Der absolute Wahnsinn. geht auf die codex-club.de Seite. Die Popnacht. Die poppt alles weg. Ah, der Song weckt in mir alte Erinnerungen nach Schwärmer. Okay. Halten Sie sich gut fest. Hier kommt das Action-Highlight. Ein voll verrückter Freitag. Ausgeflippt und abgehoben. The Music Experience. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl. Willkommen Nachtschwärmer, wer sich noch zugeschaltet hat. Nee, was ist das schön? Everybody's Okay, ich muss leider rein in die doofe Witze-Ecke. Ist fällig. Am Seeräuber-Erlebnisstrand. Eine etwas ältere Frau fragt am Strand den kleinen Philipp. Werden hier eigentlich viele Wracks angeschwemmt? Nein, sagt er. Sie sind das Erste. Frecher Lümmel. Geil, mit Robert Miles. Geremix. Um 19 Uhr, 42 in wenigen Sekunden. Nein, 32. Wo bin ich wieder? Ach ja, hier bin ich, jetzt weiß ich's. Das hat mich völlig durchgebracht. Mutter zur Tochter, zur Blondine. Mit einem Glas Wein fängt alles an, dann wird ein bisschen getanzt, noch ein Glas getrunken, dann lockt er dich in seine Wohnung und dann bist du entehrt. Dein Vater ist entehrt, deine Mutter ist entehrt und so weiter. Am selben Abend, die Tochter kommt sehr spät am Abend nach Hause, die Eltern warten bereits ungeduldig und ängstlich auf ihren Bericht. Also, erzählt sie, wir haben getanzt, haben Sekt getrunken, dann wollte er mit mir noch seine Briefmarkensammlung ansehen. Die Eltern werden ganz bleich. Und? Was ist dann passiert? Ja, eigentlich nichts, bis ich ihn aufs Bett geworfen habe. Jetzt ist er entehrt, sein Vater ist entehrt und seine Mutter ist entehrt. Power Radio. Hallo Blondie. Ab da mal. Wie geht's ins Wochenende? Und zwar mit mächtig viel Spaß. Einmal die Heimat.

Und da ist als Power-Angebot morgen am 7. Januar jede Flasche Smirnoff 07 und ein Liter Beigetränk 25 Euro. Bottle Party morgen Samstag. Und dann kommt ja der Donnerstag, der ist der neue Donnerstag. Der heißt jetzt ab ins Wochenende Feierabend. Einlass erst ab 22 Uhr. Preise studentenfreundlich wie gehabt. Barstein 1 Euro, Softdrinks und so weiter 1 Euro. Der neue Donnerstag im Codex, Feierabend. Ab ins Wochenende. Seid ihr bereit für das Gewinnspiel, Nachtschwimmer? Das kommt jetzt, jetzt ist Zeit. Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Wow! Konzentriert euch! Attention! Wir suchen zwei Interpreten, also ist ein Mix, der jetzt kommt. Derjenige kann dann eine Mix-CD nach Wahl, nach Musikauswahl gewinnen. Seid ihr bereit, Nachtschwimmer? Wir haben gerade 20 Uhr und hier läuft unser Gewinnspiel. Zwei Interpreten werden gesucht. Wer die schon hat, kann anrufen. 0781 504 33 und die 11 bitte. So, lass mal, das muss jetzt wirklich reichen. Da waren jetzt jede Menge ganz, ganz bekannte Songs aus den 80ern. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Radio. Hitradio Ohr. Maximum Music Radio Station. FM. All hits, all the time. Power Station. Mein Freund quengelt wieder, mein Freund und größter Damenschuhverkäufer. Al Bundy. Was ist wieder los, Al? Mensch, Kind, du hast heute frei. Sei nicht so sauer. Was ich euch zu sagen habe, wird kurz und sanft sein. Ihr stinkt mir. Ja, wieso? Was ist denn wieder? Gut, gut. Ich habe einen Tag frei in der Woche. Und was mache ich da ausgerechnet? Ich verbringe ihn mit meiner Familie. Oh Gott. Du Armer. Sowas von cool. Jawohl, jawohl, jawohl. DJ SRS. We used to be so, so, so full. Out green on the back of vocals. Ja, Fatman, Scoop und Big Ali und ich haben gerufen, Happy New Year. Ben Wiltshire is going in. Going in deep. Don't hurt him, son. Das sind meine platzenden Trommelfälle. Wenn Sie glauben, hier sei alles Banane. Werden wir sehen. Uns ist nämlich alles. Ey, voll pervers, ey, normal. Oh Mann. Ich hab einen Kater. Oh, ich hab zu viel getrunken, na klar. Ich hab einen Kater. Oh, ich hab einen Becher, ist leer, gib mir mehr. So kann ich endlich richtig saufen, ja. So lange saufen bis zum Kotzen, ja. Und ich will nie, nie erwachsen werden, ja. Ich mach so weiter, einfach weiter, weiter, mach so weiter. Weiter. Absolut krass, Nachtschwimmer. Hangover auf Deutsch. Letzte Nacht wurde ich echt krank. Ich glaube, wenn das ein DJ laufen lassen würde, da würde manche Dose nach oben fliegen, oder? Das ist nicht der Song der DJs, oder? Ist der Gaga? Ja. Aber ich würde es vielleicht laufen lassen können, oder? Was meint ihr? Dankeschön. Ist der Gaga? Ich habe die Werbung satt. So, es kann weitergehen. Werbung. Eis, Frost und klirrende Kälte. Klingt ungemütlich. Nicht so in Rheinau-Links. Hitradio Ur präsentiert 25 Jahre Neujahrsschwimmen in der World of Living. Am Sonntag, den 8. Januar, kommen und erleben Sie das eiskalte Vergnügen, wenn sich wieder hunderte begeisterte Schwimmer in die Fluten des Erlenparksees stürzen. Los geht es um 14.30 Uhr. Anmeldung direkt vor Ort ab 10 Uhr. Seien Sie dabei, denn auch in diesem Jahr gilt es wieder Spaß zu haben und dabei hilfsbedürftigen Menschen ein klein wenig das Leben zu erleichtern. Dann weitere Informationen unter hitradioohr.de. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag

Super, hier geht's ins Wochenende. Wir haben heute Feiertag. Super. Ladies and Gentlemen, Hit Radio Ruhr. Einfach näher ran. Da sind schon einige Mails eingetroffen. Ach, Schwärmer, den muss ich mal hier durchgehen. Die Helena aus Oberkirch, sie grüßt ihren Freund Daniel, ruft ganz lieb. Er arbeitet heute schon den ganzen Tag in unserem neuen Wohnzimmer. Aha, ich liebe dich, mein Schatz. Markus Gruhler wünscht ein Happy New Year. Dankeschön ebenfalls. Und der Jans André wünscht auch und seiner Freundin ein Happy New Year. Smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. Auch ziemlich krass, hein? Ben A. King und Kate Perry. Überraschung! Super! Mach mal lauter! Oh, Mann. Wir haben 20.34 Uhr, heute drei König. Willkommen Nachtschwärmer, wer noch sich zugeschaltet hat. So, die doofe Witze-Ecke. Wie nennen Kannibalen einen Skateboardfahrer? Das ist für die ein Rollbraten. Ein Rollbraten. Ja, kann man so sehen. Oder die attraktive Blondine kontert den dreisten Blondinenwitz überlegen. Sie schaut der Witzeerzählerin in die Augen und fragt mit ruhiger Stimme, wie nennt man in der Fliegersprache eine hässliche Stewardess? Den tollpatschigen Versuch einer Antwort unterbricht sie gekonnt mit zwei Worten. Hey, das ist eine Notrutsche. One, two, three, and. Eine Notrutsche. Dankeschön, das reicht schon wieder hier. Blondes Haar, wie finde ich zu dir? Wie finde ich zu diesem Jahr? Blondes Haar, wie finde ich zu dir? Hier geht's ins Wochenende. Oh, krass. This is a test of the emergency broadcast system.

Vision Factory, Rocker und Adriano Milano als DJs. Im kleinen Club Black Forest alternativ. Also Ü30 Spezial so ähnlich. Und auch ein bisschen Hip-Hop natürlich. Morgen Samstag, nee, erstmal ab 23 Uhr heißt Maximum Clubbing. Nochmal Maximum Clubbing. Da kommt nicht die Live-Übertragung aus dem Codex hier über Hitradio bis nachts um 3. Dann geht's weiter. Morgen, Samstag, 7. Januar. Kick-off. Kick-off. 100% pure Club-Sound. Pur Club-Sound. Mit DJ Jeff FX. Electron Minimal House. Und dass das Ganze noch besser wird, jede Flasche 07 Smirnoff plus ein Liter Beigetränk, also inklusiv nur 25 Euro. Und im Neujahr gibt es manchmal auch Neuerungen und das ist zum Beispiel der Fall. Donnerstags heißt jetzt im Codex Feierabend, ab ins Wochenende. Einlass erst ab 22 Uhr. Früher war es ja letztes Jahr um 21 Uhr. Donnerstags ab 22 Uhr. Weiter. Studentenfreundliche Preise wie Warsteiner 1 Euro, Softdrinks 1 Euro und so weiter. Zwei Dancefloors, House, Black 90er, Deutsch, Rock, Pop, Smokers Lounge, Cocktail Area und so weiter. Codex-Club.de, da erfahrt ihr mehr. Und noch eins zum Schluss in dieser Werbesession. Samstag, 21.01. Die Pop-Nacht, die Pop-Nacht, Pop-Nacht. So, und jetzt ist Zeit für unser Gewinnspiel. Es geht los in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aber jetzt noch nicht anrufen. Erst hören wir uns mal was an. Jetzt kommt ein 90er Spezial. Ein 90er Spezialmix für euch nach Schwemmer. Zwei Interpreten müssen gefunden werden. Seid ihr bereit? Ich auf jeden Fall. Baby. Wir haben 21.03 Uhr. Nach schon mal, hier läuft unser Gewinnspiel und das ist jetzt gerade 90er Spezial. Oh, yes! We'll be right back. Hier ist unser Gewinnspiel. 0781 504 33 und die 11. Aber ich bin noch nicht fertig. Attention! Inside and outside, blew his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue. Da kommen noch Mails rein. Der Oliver Holzner. Hier ist der Olli aus Ebhausen. Möchte meine Kollegen, Family, Verwandte und Bekannte grüßen. Ganz besonders möchte ich meine Kumpels Rainer aus Effringen und Enzo aus Böblingen grüßen. Grüße nach Schwimmer Olli. Right. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples of you. Das waren jetzt einige Knaller aus den 90ern. Wer zwei hat, ruft an. 0781 504 33 und die 11. Und alle, die sich zugeschaltet haben, willkommen. Ja, wir haben heute Feiertag. Ja? Alle ein bisschen satt. Von Weihnachten her auch noch, oder? Jetzt müssen wir dann ganz kurz in die Werbung, da mache ich doch das nächste Mail. Aus Rastatt, Olli, Mick und Andi. Wir sind eine Gruppe von 40 Leuten, feiern gerade etwas ab und haben musikalisch einen Wunsch, dass ich in Silvester gespielt habe. Duck Sauce Spezialversion. Ja, die habe ich. Muss ich mal schauen, die bringe ich euch, ja? Wir grüßen Andrea, Mimi, Dada, Fanny, Frank, Mike, Pedi und mich. Dankeschön. Das war doch die Boygrube. Wer kennt den Namen noch? Okay, ich mache einen Cut. Wir gehen in die Werbung. Na, jetzt jagt Ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Und es kommt noch besser. Und gleich nach der Werbung. Machst du mich

Ja, hier geht's ins Wochenende. Eigentlich haben wir schon Wochenende, weil heute Feiertag ist, oder? Auf jeden Fall alle, die noch dabei sind, die sich zugeschaut haben, willkommen. Alors on danse. Alors... tu vois enfin tu t'en sors. Rien à plus, rien à encore. Le classique ou les problèmes ou bien la musique. Ça nous prend les tripes, ça nous prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Ça persiste, alors on chante. Sondern wünsche ich das nach Rastatt. Und da kam jetzt ein Mail über Handy. Stefan Meyer aus Bad Peterstal. Kannst du Tanja Schaub und Sandra Serra? Für die soll ich was spielen. Das kann ich nicht richtig lesen. Ich schau nochmal. Komm schon. volles Rohr. Lauter! Party, Party! Das war extra eine New Year's Version. Von Dax aus für euch. Hier ist ja der Bär los. Von kosmischen Ausmaß. Friday, Dance Party. Dance Party. Radio. Oh, oh, oh. Ladies and gentlemen, please welcome Germany's Ben Stiller. Und wo wir schon wieder beim Thema sind, schon wieder oder immer noch. Sie zu ihm, naja, so wie er riecht, habe ich ihn mir größer vorgestellt. Kommt die Frau zum Frauenarzt und sagt, Herr Doktor, mir kommen immer Briefmagen aus der Mumu geflogen, sagt der Arzt. Setzen Sie sich hin, gute Frau, ich untersuche Sie mal. 5 Minuten später guckt der Arzt die Frau an und sagt, hören Sie, das sind keine Briefmagen. Das sind Aufkleber von Chiquita-Bananen. Wow. Oh Mann, das halte ich im Kopf nicht aus. Aufhören. Super. Chiquita Bananen. Ich will so lachen. My finger is on the button. I came to dance. I came to dance. I came to dance. Yo, she's hot, she's fire. She's the kind of girl I desire. Take time, don't rush this. You know it feels good when you touch this. I come, she goes. That's how I deal with these hoes. Time takers put down their beat, and when she blows on my whistle, it goes. I think you wanna come over. Yeah, heard it through the grapevine. Are you drinking? You sober? Think about it. Doesn't matter, and if it makes you feel good, then I say do it. I don't know what you're waiting for. DJ, turn it up. Yeah.

Ja, heute Freitag. Da ist im Codex Two and a Half Kings. So heißt diese Session heute Abend. Two and a Half Kings. Drei Warsteiner nur 3 Euro. Drei Warsteiner nur 3 Euro. Bis 0 Uhr gültig. Also nicht so lange warten, Nachtschwimmer. Und dann ja nach 23 Uhr Maximum Clubbing live über Hitradio. Morgen Samstag Kickoff. 100% pur Club Sound. DJ Jeff FX Electro Minimal House im großen Club. Außerdem jede 07 Flasche Smirnoff Wodka inklusive 1 Liter Beigetränk nur 25 Euro. Morgen Samstag. Und neu ist der Donnerstag im Codex ab nächste Woche. Feierabend heißt er, ab ins Wochenende. Studentenpreise. Studentenpreise, wie gesagt. Warsteine 1 Euro, Softdrinks 1 Euro und so weiter. Von 22 bis 3 Uhr donnerstags Feierabend. Bitte vergesst die Popnacht nicht am 21.01. Die Popnacht im Codex. Absoluter Wahnsinn. Aber Einlass strictly ab 18. 21.56 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, wie geht's? Alles klar? Ich halt es nicht mehr aus. Kann man eigentlich diese Sendung ins Klo spülen? Mal schauen. Nein, geht nicht. Die ist so hohl, die schwimmt oben. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. Take me, take me in your arms. Can't you let me go? Need you more and more. I need you more and more. Take me, take me.

Ist ja krass, Mann! Deep.

Ihr wartet auf den nächsten. Doofe Witze, gell? Stimmt's? Ich hab was gefunden. Mach schon mal, was sagt man, wenn ein Spanner gestorben ist? Ganz einfach. Er ist weg vom Fenster. Er ist weg vom Fenster. Ach komm, einen habe ich noch. Sagt der Arzt zur Sprechstundenhilfe: Nun rufen Sie bitte die Nymphomanin herein. Und dann nehmen Sie den Mittag frei. Genau. Das würde ich auch sagen. Das geht länger. Dieses ist der nackte Überwahnsinn. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Don Omar. Das ist der Sommerhit 2011. Mit Sicherheit. Danza Kuduro. Im TV gibt es auch einen Sommerhit nach Schwemmer, aber auch einen Winterhit. Ein ganz Jahreshit. Ob es dieses Jahr wieder ein Hit wird, weiß ich nicht, weil der

DJ Jeff FX Electro Minimal aus. Außerdem jede Flasche Smirnoff 07 plus ein Liter bei Getränke, also inklusiv besser gesagt, nur 25 Euro. Also richtige Battle Night. Morgen Samstag. Und dann gibt es den neuen Donnerstag. Ab nächste Woche im Codex. Der hieß ja bisher geizig geil und der heißt jetzt Feierabend. Ab ins Wochenende Feierabend. Studentenfreundliche Preise wie Warsteine 1 Euro, Softdrinks 1 Euro und so weiter. House Black, 90er, Deutsch, Rock, Pop. Alles kommt auf zwei Dancefloors. Und zu guter Letzt nochmal 21.01. Erinnerung, Popnacht. Popnacht, Pop, Pop, Pop. Ich darf gar nicht so laut reden, wenn mein Freund Elders hört. Wenn er was von Pop hört, wird er gleich hellwach, oder? Okay, ich gehe meine Endrunde. Welcome to Central Bay. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la-la-la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad, honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Central Bay. Oh, yeah. Saint-Tropez. Geht man einmal kurz für kleine Jungs. Hallo! I'm our Zeppelin. Allen ein schönes Wochenende, Nachtschwimmer. Wir hören uns kommenden Freitag wieder. Wie wär's mit ein paar Abschiedsworten, mein Freund und größter Damenschuhverkäufer? Will ich dich jetzt nicht beim Namen nennen. Sagt dir der Name Al Bundy was? Ja. Tokai, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel. Ja. Das war vor 30 Jahren, Al. Komm, sag noch ein paar schöne, nette Worte. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Also, Al, noch eine Chance kriegst du. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Jetzt reicht's. Let's go. Alle noch einen schönen Feiertag, Heilige Drei Könige. Dankeschön. Erl, noch ein ganz schönes, freundliches Schlusswort. Bitte, komm. Gute Nacht, mein Prinz. Oh, Dankeschön, Erl. Das ist meine Schlussrunde. So, Leute, Schluss jetzt, Feierabend. Nein, dann geht noch rein. Nee.